Laut Meldungen gab es am 10. Dezember in mehr als 80 Gebieten Südkoreas, einschließlich von Seoul, die Kerzenkundgebungen, die von der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung veranstaltet wurden. Daran nahmen rund 1,4 Millionen Personen aller Kreise und Schichten teil. An der Kerzenkundgebung auf dem Platz Gangnam-un in Seoul beteiligten sich rund 800.000 Personen, die den sofortigen Rücktritt von Bakun verlangten. Die Busaner Direktion der Bewegung für den Rücktritt der Bakun-Regierung veranstaltete in Busan eine politische Kundgebung, an der über 100.000 Personen teilnahmen. Die Gwangju-Direktion der Bewegung für den Rücktritt von Bakun, die durch falsche Staatsverwaltung die Verfassung zerstörte, hielt in Gwangju unter der Teilnahme von 70.000 Personen eine Kerzenkundgebung ab. So wurde in allen Gebieten Südkoreas die 7. gesamtnationale Volksaktion für den Rücktritt von Bakun durchgeführt. Die südkoreanische Zeitung Hangyore, die das Memorandum von Kim Jong-han, dem ehemaligen ständigen Chefsekretär für Zivilverwaltung im Blauen Haus, erlangen hatte, entlarvte am 8. Dezember die Tatsache darüber, dass Bakun die einzelnen Persönlichkeiten, die ihr nicht gefallen hatten, auf heimtückische Weisen unterdrückt hatte.